Gesehen wurde schon jeder, der es mal probiert hat. Doch du bist einsam auf deiner letzten Runde. Du weißt, dass alle dich schon überholt haben. Doch ist das etwa ein Grund aufzugeben? Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein Weg. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein Weg. Das Stadion ist schon leer und alle Zuschauer sind gegangen. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist deins. Es ist deine Qual und du glaubst, dass du abbaust und jetzt abhaust, aber das ist keine Wahl. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein Weg. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein Weg. Und du läufst jetzt und du läufst jetzt und du läufst jetzt und du läufst jetzt, du läufst jetzt. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein Weg. Du läufst weiter, immer weiter, denn das ist dein Weg. Du läufst weiter, denn du hast es geschafft. Und es ist da. Und es ist da.